السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد من ليبن جشفيستي مسلم بارك الله فيكم jeda von euch weiß dass der Prophet alaihissalatu wassalam, als er in Mekka war, hatten die Menschen nur eine Möglichkeit, den Islam zu nehmen oder den Islam zu lassen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die islamische Umma in Mekka, sie hatten kein Problem mit der Heuchlerei, mit dem Nifak. Erst nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam Hijra nach Medina gemacht hat, und nachdem der Islam stark wurde und Allah subhanahu wa ta'ala den Dschihad offenbart hat und die Muslime zum Kampf verpflichtet hat, kam eine Gruppe unter den Muslimen, die Munafikun, die Heuchler, die sich als Muslime ausgeben, aber in Wirklichkeit in ihren Herzen Kuffar sind. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sagt, der Koran, der ganze Koran, wurde fast die ganzen Ayat, die Allah offenbart hat, fast der komplette Koran, die Munafikun wurden im Koran erwähnt. Wenn wir genau hingucken, werden wir sehen, dass die meisten Sura, wenn nicht alle Sura, die in Medina offenbart wurden oder worden sind, dass in ihnen die Munafikun, die Heuchler, erwähnt werden. Fast der ganze Koran spricht über die Eigenschaften der Heuchler, der Munafikin. Und die Sahaba, Ridwanullahi alayhim, sagten, wenn sie ihn über Tafsir, also die Erläuterung der Ayat, die Ayat, in denen Allah subhanahu wa ta'ala die Heuchler erwähnt, sie sagen, wenn es keine Munafikin gäbe, wenn es keine Munafikin unter uns gäbe, dann würden wir auf den Straßen gehen, wie in einer verlassenen Stadt. Es wären nur wenige Leute, die man auf der Straße sehen würde, wenn es keine Munafikin gäbe. La haule ve la kuvvete illa billah. Was bedeuten diese Wörter der Sahaba? Was bedeuten diese Wörter der Selef? Dass die Munafikin sehr viele sind. Und die werden immer mehr. La haule ve la kuvvete illa billah. Und Munafikun gibt es immer nur dort, wo Muslime stark sind. Deswegen, meine lieben Brüder, barakallahu fikum, es ist auf der einen Seite eine frohe Botschaft und ein gutes Zeichen, dass wir ständig Munafikin sehen. Und wenn wir sagen, das sind keine Munafikin, dann haben sie zumindest viele Eigenschaften der Heuchler, wa ya'zan billah. Und das ist ein Zeichen, dass wir alhamdulillahi rabbil alamin stark sind. Weil wären wir schwach, würden die Munafikin nicht unter uns sein. Walillahil hamd. Meine lieben Brüder, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Umma versprochen zu verteidigen und sie zu beschützen, indem er islamische Gelehrte, Ulema, Rabbaniyun, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, die werden uns ständig auf diese Munafikin aufmerksam machen. Wir haben viele Vorträge über die Munafikin gehört, aber wir werden ständig die Eigenschaften der Munafikin erwähnen müssen, damit wir selbst nicht zu Munafikin werden. Und falls wir das sind, wa ya'zan billah, falls wir diese Eigenschaften bei uns finden, damit wir die Möglichkeit haben, Tauba zu machen. Weil, wieso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Namen der Munafikin gegeben hat, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm genau gesagt, wer unter seinen Gefährten ein Munafik ist, ein Heuchler, ein Kafir, der sich als Muslim ausgibt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte das niemandem erzählen, außer Hudhaifa. Und Hudhaifa war der Bewahrer seines Geheimnisses, alaihi salatu wasalam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte das nicht machen, unter anderem, einer der wichtigsten Gründe ist, dass die Munafikin noch eine Chance bekommen, dass sie Tauba machen. Und wir bekommen auch, alhamdulillah, nicht nur eine Gelegenheit, sondern viele Chancen, damit wir uns bessern und damit wir uns von diesen Eigenschaften der Munafikin säubern und reinigen. Und an erster Stelle sage ich euch, Omar radiallahu anhu und die Sahaba sagten, derjenige, der von Nifaq sicher ist, er ist ein echter klassischer Munafik. Wenn du also hundertprozentig sicher bist, dass du kein Heuchler bist, dann ist das ein Zeichen, dass du einer bist. Wenn du aber Angst hast, vielleicht bin ich einer, vielleicht habe ich Eigenschaften der Munafikin, vielleicht ist mein Herz krank geworden und die Eigenschaften des Nifaqs haben sich in meinem Herzen verankert, die ich bekämpfen muss. Dann ist das ein gutes Zeichen für dich, weil Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, kam zu Hudhaifa und sagte, Bilahi alaik, ich bitte dich bei Allah, bin ich einer von diesen Munafikin? Hudhaifa sagt, nein, du bist nicht einer von denen, aber außer dir werde ich das niemandem sagen. Falls mich jemand fragt, werde ich niemandem sagen, ob er auf der Liste der Munafikin ist oder nicht. Umar hat Angst, ob er ein Munafik ist. Was ist dann mit uns? La haula wa la quwwata illa billah. Dass es gefährlich ist, dass viele, wenn sie keine Munafikin sind, dass sie zumindest Eigenschaften der Munafikin haben, in der Zeit der Tabi'in und der Sahaba, wie sieht es dann mit uns aus? Wenn Hudhaifa radiallahu anhu sagt, unter uns, also in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, gab es Leute, er sagt ein Wort, nur ein Wort, wegen diesen einen Wort haben wir ihn für einen Munafik gehalten, für einen Heuchler. Wegen einem Wort haben wir ihn als Munafik gehalten. Ich sehe aber unter euch Leute, bei einer Sitzung sagt er 10-mal so ein Wort und denkt sich überhaupt nicht. Hassan al-Basri radiallahu anhu sagt, die Sahaba, Ridwanullahi alayhim, Taten, die für euch klein sind, Taten, schlechte Taten, für euch sind sie unbedeutsam, die sind klein, die sind, wie in euren Augen sind das Kleinigkeiten. Für die Sahaba waren aber diese Taten, die für euch Kleinigkeiten sind, für die Sahaba waren das wie riesige Berge, Felsen, die sich jeden Moment auf uns stürzen könnten. Subhanallah. La haula wa la quwwata illa billah. Wir werden mit Allah tabaraka wa ta'ala einige Eigenschaften erwähnen. Und wie gesagt, der Koran ist voll mit Eigenschaften der Munafikin. Allah subhanahu wa ta'ala deckt sie auf, damit wir uns von denen beschützen und damit wir selber nicht, wa ya'zan billah, zu Munafikin werden. Weil Allah subhanahu wa ta'ala droht den Munafikin. Die Munafikin sind schlimmer als Juden und Christen, schlimmer als Mushrikin und schlimmer als Majus und andere Arten von Kuffar, indem er sagte, Tabaraka wa ta'ala, Al-Munafikuna fi Darkil Asfali min an-Nar, die Heuchler werden im tiefsten Abgrund des Jahannams sein. Im tiefsten Abgrund des Jahannams. Einer, der eine Eigenschaft von einem Munafik hat, es bedeutet nicht zwangsläufig, dass er ein Munafik ist, aber er begeht eine große Sünde. Er begeht eine Tat, die sich vielleicht in seinem Herzen verankern wird. Und dann zieht sie eine schlechte Tat noch dazu. Und dann noch eine, bis sein Herz, Wa'yazan Billah, schwarz wird. Und wenn er abgestempelt wird, Wa'yazan Billah, dann gibt es für so einen Mann keine Hoffnung mehr. Und keine Zukunft. La hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ayatul Munafiki thalath, Iza hadatha kadab, wa iza, wenn er drei Eigenschaften oder drei Taten sind, die ein Munafik hat. Drei Eigenschaften, die wirst du bei einem Munafik finden. Iza hadatha kadab. Wenn er redet, dann lügt er. Wir wissen, dass eine Lüge eine große Sünde ist. Wenn man lügt beim Reden, das ist eine große Sünde. Aber bei einem Munafik ist es so geworden, dass er immer lügt. Die Lüge ist seine Eigenschaft. Wenn man ihn sieht, dann weiß man sofort, dass er ein Lügner ist. Weil er tut das ständig. Es passiert nicht manchmal oder unabsichtlich, sondern er lügt ständig. Das ist eine Eigenschaft von einem Munafikin. إِذَا حَدَثَ كَذَبْ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفْ. Und wenn man ihn, wenn er etwas verspricht, er macht es nicht. Er lügt. Er bricht sein Versprechen. وَإِذَا يَأْتُمِنَ خَانْ. Und wenn man ihm etwas anvertraut, er hält sich nicht an das, was man ihm anvertraut hat. Er verliert es. Er macht es kaputt. Man kann ihm nicht vertrauen. Er ist eine Person, die, bei der es kein Vertrauen gibt. Und auch keine Verantwortung. Alle diese Eigenschaften, die wir gerade erwähnt haben, sind was? Große Sünden. Das bedeutet nicht also, wenn jemand einer dieser Sünden hat, dass er sofort ein Munafik ist. Aber es könnte passieren, dass sich diese große Sünden in sein Herz verankern. Und dann, mit dieser einen Eigenschaft des Munafiks, zieht er eine zweite dazu. Und immer weiter so, bis er ein echter Heuchler wird, wie Yasin Billah. Deswegen, wir sagen nicht, Heuchler sind die, die Sünden machen. Wir sagen, das sind Fussak. Aber wir sagen, diejenigen, nachdem ihnen klar geworden ist, dass eine Tat Sünde ist, und sie sich von diesen Dhikr abwenden, obwohl du ihnen sagst, das ist Sünde, macht das nicht, er wendet sich immer wieder ab, dann steckt er in einer großen Gefahr. Wie diejenigen, wenn man ihnen sagt, Rasieren ist Haram, und er hat das nicht einmal gehört, er hat es 100-mal gehört, er macht es aber immer wieder. Wallahi, er sollte sich vor Nifak fürchten. Und er sollte Angst haben, dass er nicht zu dieser Gruppe Wa'yazan Billah gehört. Du sagst ihm, wie oft, Rauchen ist Haram. Er macht es aber immer wieder. Er bekämpft diese Tat gar nicht. Er fühlt sich gar nicht schlecht. Einer, der es bekämpft und versucht, sich zu bessern, er ist kein Munafik. Er ist vielleicht ein Mu'min, inshallah ta'ala. Aber einer, der die Sache auf die leichte Schulter nimmt, das sind Eigenschaften der Munafikin. Wie oft haben wir den Brüdern gesagt, in Clubs, Boxclubs, Bodybuilding-Center und was weiß ich, wo Musik spielt, wo Frauen sind, ist das Trainieren Haram. Es gibt nichts, womit man das entschuldigen könnte. Aber die Leute nehmen das immer auf die leichte Schulter und sagen, wo soll ich dann trainieren? Trainiere überhaupt nicht. Weil wenn du etwas machst, was Haram ist oder was mit Haram vermischt ist, in dieser Sache wird es keine Baraka geben und es wird dir absolut nichts nützen. In dieser Welt nicht und in der nächsten Welt. Und wenn wir dich fragen, warum machst du das eigentlich auf dieser Welt? Ist es etwas, was du für Allah tabaraka wa ta'ala machst? Wenn ja, dann mach es richtig. Wenn nein, dann nützt es sowieso nichts. La hawla wa la quwwata illa billah. Die Munafikin, wie wir sagten, sie sagen ständig Sachen mit ihren Zungen, die in ihren Herzen aber nicht sind. Die sind nicht in ihren Herzen. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Es gibt unter den Leuten, es gibt unter den Menschen, welche, die sagen, آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Es gibt unter den Menschen, welche, die sagen, wir glauben an Allah und das jüngste Gericht, aber die sind trotzdem keine Gläubigen. Warum? Weil sie sagen das, was nicht in ihren Herzen ist. Bist du ein Muslim? Ich bin ein Muslim. Ich bin Türke. Ich bin Bosnier. Ich bin Albaner. Ich bin Tschetschener. Aber die sind trotzdem keine Gläubigen. Die sind trotzdem keine Mu'minin. Sie sind trotzdem keine Muslime. Warum? Weil sie nicht das sagen, was in ihren Herzen ist. In ihren Herzen ist Schmutz, Nifak, Heuchlerei. Sie geben sich nur als Muslime aus, aber wallahi, sie sind keine. Und solche finden wir sehr oft. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, dass wir zu dieser Gruppe gehören. La hawla wa la quwwata illa billah. Eine der Eigenschaften der Munafikin ist, sie versuchen ständig die Gläubigen zu betrügen. Ja? Immer wenn sie unter den Mu'minin sind, sie versuchen irgendeine List, dass sie zwischen den Muslimen machen. Dass sie die Muslime betrügen. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt sie und sagt, يُخَادِيُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Sie versuchen Allah und die Gläubigen zu betrügen. Sie in die Irre zu führen. Sie über den Tisch zu ziehen. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. Sie betrügen sich aber nur sich selbst. Sie betrügen sich nur selbst. Wie betrügen sie sich? Sie geben sich bei uns als Muslime aus. Sie geben sich bei uns als wahre Mu'minin aus. Aber wartet nur ab. Es werden Tage vergehen und er wird uns verlassen, weil er wird den Weg nicht gerade gehen können. Der Weg des Islams ist dornig. Der Weg des Islams ist hart. Der Weg des Islams, ganz besonders in unserer Zeit, wo wir keinen Staat haben und keinen Kalifen und keine islamische Armee, die uns mit Allahs Tabarakatala Erlaubnis beschützt, wird der Weg immer hart sein und gefährlich. Und die ganze Welt, sobald du La ilaha illallah gesagt hast und dich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam angeschlossen hast, die ganze Welt wird auf dich schießen. La hawla wa la quwwata illa billah. Und die ganze Welt und ihr Führer, der Iblis, wird dir den Krieg erklären. Ein Heuchler wird nicht lange in unseren Reihen sein können. يُخَادِيُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Sie versuchen nur Allah und die Gläubigen zu betrügen. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. Sie betrügen sich aber selbst. Und nur ein paar Tage, er wird den Weg verlassen. Er wird die Jama'a verlassen. Er wird uns verlassen. Wem wird er sich wohl anschließen? Solche Munafikin, wie er ist. Oder den echten Kuffar. Entweder solche Munafikin, wie er ist. Heuchler, die sich gegenseitig ins Gesicht lachen. Die gegenseitig Sünden machen. Aber keiner sagt dem anderen Bruder, das ist haram, mach das nicht. Nein, so sind die Munafikin. Ya'muruna bil munkar. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Allah beschreibt die Munafikin und die Munafikat. Sie befehlen das Schlechte. Die befehlen das Schlechte. Mach das, obwohl es haram ist. Wa yanhauna 'anil ma'ruf und verbieten das Gute. Verwehren das Gute. Mach das nicht, Bruder, das ist Fitna. Mach nicht das, das ist gefährlich. Mach nicht. Will Allah das? Mag Allah diese Tat? Ist es Sunnah? Ja, es ist Sunnah, aber mach es nicht, das ist nicht gut. Das ist Fitna. Hela fil fitnati saqatu. Die sind selbst in Fitna gefallen. Wa innal jahannama la muhitatun bil kafirin. Und der Jahannam wird mit Kuffar umzingelt sein. Die Kuffar werden um den Jahannam herum sitzen. Bevor sie reingeworfen werden. La hawla wa la quwwata illa billah. Einer der Munafikin ist, sie machen Fassad auf dieser Welt. Und sie machen Fassad unter den Muslimen. Sie stiften Unruhe und stiften Fitna und machen Streit. Die Brüder lieben sich. Das ist eine Sache, mit der dich Allah verpflichtet hat. Es ist eine Pflicht, die Muslime zu lieben. Du musst einen Muslim lieben. Egal ob er gelb oder schwarz oder rot ist. Egal ob er aus deinem Land ist oder aus einem anderen Land. Du liebst ihn, weil er dein Bruder ist. Weil Allah sagt, innama al-mu'minuna ikhwa. Die Mu'minin, die Gläubigen, die Muslime sind Brüder. Die Muslime in Afghanistan sind deine Brüder. Die Muslime in Albanien sind deine Brüder. Die Muslime in New York sind deine Brüder. Alle Muslime dieser Welt sind deine Brüder und du musst sie lieben. Es ist Pflicht, dass du sie liebst. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Bei den Munafikin ist es nicht so. Sie versuchen ständig, dass sich die Muslime in die Haare greifen. Sie versuchen ständig, die Muslime aufeinander zu hetzen. Das ist die Eigenschaft der Munafikin, dass sich die Muslime streiten und zerspalten und in verschiedenen Gruppen sich zerteilen und in verschiedenen Jama'at. La hawla wa la quwwata illa billah. Sie machen Fassad. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ. Wenn man ihnen sagt, macht kein Fassad auf dieser Welt, macht kein Fassad, tut's nicht Unheil und Unruhe stiften. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ. Sie sagen aber immer wieder, wir sind diejenigen, die Maslaha wollen, die ihnen nützen wollen. die die Leute vereinen wollen. Wir wollen nur Gutes, wir haben nur eine gute Nähe gehabt. Innama nahnu muslihun. Wie viele sogenannte Ulema und sogenannte Muslime sagen, aber das ist Maslaha. Innama nahnu muslihun. Wir sind Muslihun, wir wollen nur Maslaha machen, dass es allen gut geht. Ständig mit dieser Maslaha. Das ist Maslaha, das sollte man machen. Aber es ist Haram. Ja, aber es ist besser für unsere Jama'a. Oder es ist besser für die Mumme. Und dann machst du etwas, was Haram ist. Etwas, was Haram ist, kann niemals besser sein. Etwas, was Haram ist, ist immer Haram. Und man darf es niemals benutzen. Etwas, was Haram ist, wird niemals Halal. Aber die Munafikin kommen und sagen, Maslaha. Es ist Maslaha, Bruder. Es ist Maslaha, dass man dies macht. Es ist Maslaha, dass man das macht. Und dann begeht er Sachen, die Haram sind. Das ist eine Eigenschaft von den Munafikin. La hawla wa la quwwata illa billah. Ala innahum humul mufsidun. Das sind die echten Mufsidun. Die echten Unheil- und Unruhestifter. Walakinnahum la yashurun. Sie spüren das aber überhaupt nicht. Sie spüren das überhaupt nicht. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Eine Eigenschaft von den Munafikin ist, sie machen sich lustig über Gläubige. Und sie verspotten immer die Mu'minin. Wie viele sogenannte Muslime? Wie viele sogenannte, wenn du ihn fragst, bist du ein Muslim? Er sagt, ich bin ein Muslim. Er macht Witze über Muslime. Schau ihn an mit seinem Bart. Schau ihn an, wie er aussieht. Schau mit seinen kurzen Kleidungen an. Schau seine Frau, wie bedeckt sie ist. Schau alles schwarz. Schau dies. Schau ihn an, er sieht aus wie ein Beduine aus der Wüste. Schau ihn an, er sieht aus wie ein Taliban aus den Bergen. Schau ihn an. Und machen Witze auf Kosten der Muslime. Er selber sieht aber aus wie ein Mejusi, wie ein Feueranbeter mit seinem hässlichen Schnurrbart. Er selber sieht aus wie der ärgste Kafir, den wir nur in Hollywood-Filmen sehen können. Aber er ist immer bereit, sich lustig zu machen über die Mu'minin. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa idha laqul ladina amanu qalu amanna. Wenn sie die Gläubigen treffen, sagen sie, wir glauben auch. Wir sind auch Muslime. Wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum. Innama nahnu mustahzi'un. Wenn sie aber zu ihren Scheitern zurückgehen, sagen sie, wir sind mit euch. Wir machen uns nur lustig über die. Ha? Allahu yastahzi'u bihim. Und Allah macht sich lustig über sie. Yawmul Qiyamah werden sie sich nicht lustig machen. Yawmul Qiyamah werden sie weinen. Viel weinen, wa yazan billah. Und die Mumin werden über sie lachen. Hasbun Allahu ni'mal wakil. Wie viele solche sogenannte Muslime haben wir gesehen? Wann hat der Barakallahu fik einen Witz über einen Kafir gemacht? Wann hat er einen Witz über seinen Präsidenten gemacht? Im Fernsehen, den er sieht. Sein stinkerter Tagut-Präsident. Hat er jemals einen Witz über ihn gemacht? Nein, das ist der Stolz seiner Nation. Aber wenn er Mu'minin sieht, Muslime, die keine Armee haben und keine Waffen und keine Polizei, Mu'minin, die wollen nur Allah anbeten, Tabaraka wa Ta'ala, und den Propheten folgen, über die macht er sich lustig. La hawla wa la quwwata illa billah. Und das ist die schlimmste Sorte von Leuten. Qatalahumullah anna yu'fakun. La hawla wa la quwwata illa billah. Einer der Eigenschaften der Heuchler, sie schwören ständig auf Allah, das ist dieses verlogene Schwören, Wallahi billahi, um ihre bösen Taten damit zu verdecken. Sie schwören ständig auf Allah, damit man sie nicht durchschaut. Er begeht ständig falsche Sachen. Aber wenn du ihm sagst, Bruder, wieso? Er sagt, Wallahi, ich habe nicht. Wallahi, das war nicht so. Wallahi, das war anders. Wallahi, Wallahi, Wallahi. Und dabei lügen sie. Das ist einer der Eigenschaften der Munafikin. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadhu aymanahum junnatan. Sie haben ihren Schwur bei Allah als Schutzschild genommen. Egal, was du machen willst, er kommt mit dem Schutzschild. Billahi, Wallahi, Tallahi. Bei Allah, dabei ich schwöre. Und er lügt dabei. Wasaddu an sabili. Aber dabei halten sie die Leute von dem wahren Weg ab. Sie halten die Leute von Islam ab, von Allahs Weg. La hawla wa la quwwata illa billah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Wahrlich, das, was sie begehen, ist sehr böse. Das, was sie tun, ist sehr schlecht. Anstatt, wenn ein Mu'min ihm gesagt hat, Bruder, das ist Haram, das ist ein Problem, das ist, dass er sagt, möge Allah dich bewahren und möge Allah meinen Hal verbessern. Möge Allah mich bessern, möge Allah mir verzeihen und dir auch. Er sagt, Wallahi, ich habe es nicht gemacht. Und er lügt noch auf Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch verzeihen und allen Muslimen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von Nifaq bewahren. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala zalimin. Was salatu was salamu ala Rasulillahi wa ba'd. Meine lieben Brüder, in unserer Zeit werden wir die Munafikin sehr oft sehen, dass sie ständig mit den Kuffar zusammen sind. Sie verteidigen die Kuffar, sie beschützen die Kuffar und sie stellen sich immer auf die Seite der Ungläubigen gegen Muslime. Lassen Muslime im Stich. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Beschiril Munafikin bi anna lahum adaban anima. Überbringe den Munafikin, den Heuchlern, eine Botschaft, dass auf sie eine schmerzhafte Strafe wartet. Beschir il Munafikin. Allah subhanahu wa ta'ala macht sich lustig über die Munafikin und sagt, Beschirhum, überbringe ihnen die frohe Botschaft, damit sie denken, es ist etwas Frohes. Bi anna lahum adaban alima, dass auf sie eine schmerzhafte Strafe wartet. Er erwartet etwas Gutes, weil Tabshir und Bushra ist eine frohe Nachricht, eine frohe Botschaft, aber auf ihn wartet. Was ist eine frohe Botschaft? Das schmerzhafte Feuer auf ihn wartet. Das ist die frohe Botschaft. Was ist dann die böse Botschaft von Allah tabaraka wa ta'ala in seinem Fall? Wa ya'zim billah, wir wollen das nicht wissen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von solchen Botschaften bewahren. La hawla wa la quwwata illa billah. Alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Diejenigen, die die Kafirin, die die Ungläubigen als ihre Awliya nehmen, ihre Beschützer und ihre Helfer, und sie selbst unterstützen sie, min dunil mu'minin, und lassen die Gläubigen, lassen die Mu'minin. Die Mu'minin sind da. Er will nicht die Mu'minin. Er will die Kafirin. Warum? Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiter, ayabtaguna indahumul izza, wollen die den Stolz und die Ehre bei den Kuffar? La hawla wa la quwwata illa billah. Das ist das, was sie wollen. Bei den Kuffar ist die Ehre. Bei den Kuffar ist der Stolz, die Stärke, die Macht. Und bei den Mu'minin, sie sind schwach. Sie haben gar nichts. Ayabtaguna indahumul izza. Wollen sie denn ihren Stolz und Ehre bei den Kuffar? La hawla wa la quwwata illa billah. Aber sie sollen wissen. Fa'innal izzata lillahi jami'a. Sie sollen wissen, dass der Stolz und die Ehre, all das gehört Allah subhanahu wa ta'ala jami'an. Nur Allah hat Izze. Nur Allah hat diesen Stolz und diese Ehre. Und er gibt es, wem er möchte. Und das sind wallahi die Mu'minin. Die Kuffar werden niemals Aziz sein. Die werden niemals irgendwas Besonderes sein. Niemals. La hawla wa la quwwata illa billah. Aber die Munafikin wissen es nicht. Uns ist es klar, Alhamdulillah, aber den Munafikin nicht. Deswegen verlassen sie die Muslime und stellen sich an die Seite der Kuffar. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa kad nazzala alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt weiter eine Eigenschaft, die wir sehr oft sehen bei den Munafikin. Und nicht nur bei den Munafikin, sondern unter unseren Brüdern. Die achten nicht auf diese gefährliche Sache. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ إِنْ إِذَا سَمِيَتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُسْتَهْزَأُ بِهَا يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَاهُمْ حَتَّى يَهُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِئُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und Allah hat euch offenbart. Allah hat euch offenbart im Heiligen Buch. Wenn ihr hört, dass jemand sich über die Ayat Allahs lustig macht, dass er Kufr in diese Ayat begeht, dann dürft ihr mit solchen Leuten nicht sitzen, bis sie nicht beginnen, über irgendwas anderes zu reden. Sonst, ansonsten seid ihr gleich wie die Kuffar. Und Allah verspricht und sagt, Inna Allahe jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah wird die Heuchler, die Munafikin und die Kuffar, wird er zusammen in Jahannam versammeln. Wie sie in dieser Welt gesessen sind, Kahwa getrunken haben, sich über Islam lustig gemacht haben und Verschwörungen geschmiedet haben gegen Islam, so werden sie auch in Jahannam zusammensitzen. Leute, die sagen, wir sind Muslime, zusammen mit den Kuffar, mit denen sie zusammen auf dieser Welt waren. Sie haben sie geliebt, sie wollten stolz sein, indem sie mit den Kuffar sind. Wie viele Leute, wie viele Muslime, er hört Kuffar von seiner Familie oder andere Kuffar, machen sich lustig über Islam, reden schlecht über Allah und seine Religion, reden schlecht über Ayat, machen Witze und machen Kufr. Er sitzt da und hört zu und macht gar nichts. Er ist der, über den Allah sagt, innakum idha mithluhum, ihr seid gleich. Du, obwohl du nichts gesagt hast, du bist gleich wie der, der sich über Allah lustig macht und über seine Religion. Du bist gleich wie er. Warum? Allah sagt, فَلَا تَقْعُدُ مَاهُمْ. Sitz nicht mit solchen Leuten. Sitz nicht mit solchen Leuten. Geh, steh auf. Deswegen ist es nicht erlaubt, dass du mit solchen Kuffar sitzt. Allahumma, die einzige Möglichkeit ist, dass du mit einem Kafir unterwegs bist, dass du mit ihm redest oder isst wegen Da'wah. Dass du in den Islam erklärt hast. Dass du in den Islam erklärst. La hawla wa la quwwata illa billah. Das ist die einzige Methode und Möglichkeit. Aber sobald dir klar wird, dass es für den keine Hoffnung mehr gibt, dass er was? Dass er kategorisch Allah ablehnt, dann gibt es kein Sitzen mit dem. Dann gibt es gar nichts mit dem. Du hast deine Da'wah, die Da'wah der Wahrheit, hast du weitergegeben. Er hat sie nicht akzeptiert. Du gehst deinen Weg weiter und lässt ihn. Überlässt ihn Allah subhanahu wa ta'ala. Er soll mit ihm machen, was er möchte, tabaraka wa ta'ala. Einer der Eigenschaften der Munafikin ist, sie versuchen unter den Muslimen ständig so eine Situation zu machen, dass die Muslime ihre Hoffnung verlieren und dass sie schwach werden und dass sie denken, es gibt keinen Ausweg mehr für uns. Wir werden alle draufgehen. Das ist die Aufgabe der Munafikin. Soldaten der Kuffar, Soldaten des Teufels, ständig kommen und sagen, Wallahi, die Muslime haben keine Chance. Die Muslime haben keine Chance in Syrien. Der Tagut Esed wird sie alle fertig machen. Das gleiche haben sie auch gestern gesagt in Ägypten. Die Leute haben keine Chance gegen Mubarak. Er wird sich fertig machen. Allah hat ihn fertig gemacht. Das gleiche haben sie über Gaddafi gesagt. Einer der größten Tyrannen und Tawarit in Afrika. Die Muslime haben dort keine Chance. Er wird sie alle fertig machen. Allah hat ihn fertig gemacht. Und das wird mit jedem Tagut kommen. Aber du musst an Allahs Versprechen glauben. Du musst an Allahs Versprechen fest glauben und wissen, dass Allah dir helfen wird. Weil Allah verspricht und sagt, in tansurullahi yansurkum, wenn ihr Allah hilft, wird er euch helfen. Allah verspricht, dass er dir hilft. Aber die Munafikin glauben nicht an das. Die Munafikin glauben nicht an das. وَإِذْ يَكُولُ الْمُنَافِكُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَدْ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Als die Munafikin, Allah sagt, als die Munafikin, die Heuchler und diejenigen, in dessen Herzen Krankheit ist. Ja? Sie sind noch keine echten Munafikin, aber das sind Muslime, die haben schon Krankheiten. Die haben schon begonnen, weil die haben auf die Munafikin gehört. Wenn du auf einen Hodja hörst, der Munafik ist, dann wirst du genauso einer wie er. Deine Pflicht ist, dass du sagst, Hodja, weg mit dir, du Lügner, du lügst auf Allah und auf seinen Propheten. Und ich soll dir zuhören. Ich sage mich los von dir in dieser und in der nächsten Welt. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Sie versuchen ständig, die Muslime zu betrügen. إِذْ يَكُولُ الْمُنَافِكُونَ وَالَذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Als die Munafikun, die Heuchler und diejenigen, in dessen Herzen Krankheit ist, als sie sagten, مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Allah und sein Prophet haben uns nur ihren Weg versprochen. Sie haben uns etwas Falsches versprochen. Sie haben uns etwas versprochen, haben sich daran nicht gehalten. Sie haben uns versprochen, dass wir gewinnen. Aber schau da, wir wurden in Medina umzingelt. Wer ist da? Die Quraysh aus Mekka und die Juden und die Beduinen, die Muschrikin. Alle haben uns umzingelt. Allah hat uns versprochen, sein Prophet, dass wir siegen werden. Der Prophet grabt selber den Kampfgraben um Medina und sagt, Allahu Akbar, wir werden die Römer besiegen. Allahu Akbar, wir werden die Perser besiegen. Was soll das? Wir sind umzingelt. Wir werden fertig gemacht. Allah und der Prophet haben uns nur eine Lüge versprochen und haben sich nicht dran gehalten. Das ist die Akida von Munafikin. Sie glauben nicht, Wallahi, dass Allah dieser Religion helfen wird. Sie glauben das nicht. Sie zweifeln ständig. Sagen, na Allah, die haben keine Chance. Die Taliban haben keine Chance. Könnt ihr euch erinnern, im Jahr 2002, 2001, die Taliban haben keine Chance. Aber wir sehen, Wallahi, der Krieg gegen Islam, den sie begonnen haben, nach dem 11. September, war ihr größter Fehler, den sie je machen konnten. Weil, gab es 2001, waren die Muslime in Afghanistan so gut organisiert? Oder in Scham? Oder in Jemen? Waren die Muslime so gut organisiert? In Westafrika? In Algerien? Und jetzt haben sie sogar in Mali, die Brüder haben Scharia ausgerufen. Die Idee des Korans und der heiligen Sunna, sie haben sie nur aufgewühlt, aufgedeckt, dass die Muslime beginnen zu suchen, zu lernen, um ihre Religion zu praktizieren. Damals haben die Munafiqin gesagt, es ist aus. Alle Moscheen werden geschlossen in Europa. Alle Moscheen werden geschlossen. Wir werden alle vertrieben. Außer wir rasieren uns und unsere Frauen geben Kopftuch oder Niqab weg. Oder wir passen uns an wie Kameleone. La haula wa la quwwata illa billah. All das haben die Munafiqin gesagt. Allah subhanahu wa ta'ala wollte es ganz anders. Weil er macht das, was er will. Er hat den Sieg den Muslimen versprochen. Wenn ihr Allah hilft, Allah wird euch helfen. Allah wird euch unterstützen. Allah wird euch nicht im Stich lassen. Und der Tod auf Allahs Weg ist was? Ist nichts anderes außer das, was du in Wirklichkeit willst. Hamza radiallahu anhu wollte es. Musa ibn Umair wollte es. Khalid ibn Walid wollte es. Omar ibn Khattab sagte, oh Allah, gib mir die Shahada in Medina. Er wurde in Medina erstochen. Ist Shahada nicht das, was du möchtest? Das, was du willst? Ist Shahada nicht dein größter Wunsch? Ja, es ist. Wenn du kein Munafik bist. La hawla wa la quwwata illa billah. Einer der Eigenschaften der Munafikin, wie wir vorhin sagten, sie schmieden ständig irgendwelche List und irgendwelche Pläne, um den Muslimen zu schaden. Wenn wir einzelne Beispiele nennen würden, aus der Zeit des Propheten bis jetzt, würden wir dafür Monate brauchen. Wie viele Verschwörungen die Heuchler gegen die Muslime gemacht haben. Äußerlich geben sie sich als Muslime aus, aber dort sitzen sie bei dieser Sitzung mit Kuffar, bei diesem Präsidenten mit Kuffar, halten Hand an Hand in Camp David, spazieren sie mit dem US-Präsidenten. Ja? Er geht zum Papst und küsst ihm die Hand. Er geht zu diesem Heuchler und bespricht mit ihm irgendwelche Friedensprozesse. La haula wa la quwwata illa billah. Heuchler! Die daran arbeiten, die Muslime zu zerstückeln und zu zerstören. La haula wa la quwwata illa billah. Wenn wir Beispiele dafür nennen würden, würden wir nicht so viel Zeit haben, um das alles zu erwähnen. Aber in unserer Zeit, schaut nur in den Nachrichten und ihr könnt es ganz genau sehen, wer sich auf die Seite der Muslime gestellt hat und wer zusammen mit den Kuffar gegen den Islam und die Muslime kämpft. La haula wa la quwwata illa billah. Eine der Eigenschaften, sie wollen nicht das Gesetz Allahs. Eine der Eigenschaften der Heuchler, der Munafikin, sie wollen nicht das Gericht Allahs und seines Propheten, alaihi salatu wassalam, nicht im Sinne eines Präsidenten, eines Herrschers, eines Königs und auch nicht im Sinne das Richten unter uns. Wenn wir uns streitig sind, Allah befiehlt uns, dass wir auf Koran und auf Sunna zurückgehen. Die Munafikin nicht. Sie wollen nicht. Wenn wir uns streitig sind, er will die Meinung von einem Kafir, er will die Meinung von einem Tagut und er will nicht die Meinung von Allah und die Meinung von dem Propheten alaihi salatu wassalam. Deswegen achtet darauf, dass ihr nicht diese Schubha bei euch habt. Wenn wir uns streitig werden und du sagst, es ist haram, und ich sage, es ist halal, dann schauen wir, was Allah und sein Prophet darüber sagen. Und nicht, was Marx oder Engels oder Otto Bauer oder was weiß ich sonst wer sagt. Wir machen das, was Allah und sein Prophet sagen. La haula wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَلَمْ تَرَ إِلَّا الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Siehst du nicht diejenigen? Siehst du nicht diejenigen, die glauben, dass sie an Allah, die denken nur, aber das ist falsch. Das, was sie glauben, ist falsch. Sie denken, sie glauben an das, was dir offenbart wurde. Und das, was vor dir offenbart wurde, sie wollen das Gericht des Taguts وقد أمروا أن يكفروا به. Wurde ihnen aber vorher befohlen, dass sie sich von ihm distanzieren. La hawla wa la quwwata illa billah. Dir wurde befohlen, dass du dich von dem Tagut distanzierst, dass du dich von seinem Gesetz und seinem Gericht distanzierst. Aber er will das. Er will nicht das Gesetz Allahs. Ein Problem ist unter uns. Bruder, lass Koran und Sunna zwischen uns richten. Wenn es gegen mich ist, akzeptiere ich es. Wenn es gegen dich ist, akzeptiere es. Ein Munafik wird immer sagen, nein. Warum? Weil er weiß, dass der Tagut ihn auf eine falsche Art und Weise sein Recht geben wird. Der Tagut mit seinem Gesetz wird dem, der in Unrecht ist, das Recht geben. Weil so ist der Tagut. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aber sie wissen nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt einige Ayat danach, فَكَيْفَ إِذَا أَصْحَابَتْهُ مُسِيبَةٌ بِمَا كَدَّبَتْ أَيْدِيهِمْ. Was, wenn ihnen aber passiert? Was, wenn ihnen eine Musiba passiert? Danach, sie wollten nicht das Gesetz Allahs. Danach ist ihnen aber eine Musiba passiert. Sie wollten es nicht. Aber danach hat sie Allah in eine Musiba, in eine Katastrophe geworfen, bei Yazin Billah. Wegen dem, was sie gemacht haben. Das sind deine Taten. Du bist selber schuld. Du bist selber schuld, dass du Koran und Sunnah erstens abgelehnt hast und wolltest den Tagut haben. Du bist selber schuld. Das ist deine Musiba. Dann kommt er. Subhanallah. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Sie kommen danach und sagen, Wallahi, wir wollten nur, dass es allen gut geht. Wir wollen, dass es allen gut geht. Viele solche Munafikin haben wir gesehen. Wieso hast du das gemacht? Wir haben dich gewarnt. Wir haben gesagt, das ist haram. Wir haben gesagt, geh nicht. Aber du hast nicht auf uns gehört und bist dem Shaitan gefolgt. Und dann kommst du und sagst, Wallahi, das wollte ich nicht so, ich wollte es anders. Du bist nicht einer, der nicht gewarnt wurde. Du bist nicht einer, der etwas getan hat, ohne Warnung. Nein, man hat dich gewarnt, aber du hast es trotzdem getan. Und es ist auch kein Wunder, dass du irre gegangen bist. La hawla wa la quwwata illa billah. Und wir werden noch eine Eigenschaft der Munafikin erwähnen, mit Allahs tabarakatala Erlaubnis. Sie verspotten die guten Taten der Mu'minin. Wenn ein Mu'min etwas Gutes macht, sie sagen scheinbar, er will sich nur will sich vor den anderen Menschen stellen, Augendienerei. Wenn er aber etwas nicht machen kann, dann sagen sie, schau da den, der macht nichts. Wenn einer Sadaka gibt, 1 Euro, sie verspotten ihn und sagen, schau, nur 1 Euro hat er gegeben. Allah will das nicht, das ist nichts. Er hat er nicht mehr. Wenn einer 500 gibt, sagen sie, schau da den an. Der ist ein Heuchler, er gibt nur an vor den Menschen. Den Munafikin passt nie was. Warum? Weil sie zweifeln ständig an die Nähe der Mu'minin. Es ist aber haram, dass du an einen Mu'min zweifelst. Wenn er eine gute Tat macht, dann nimm sie an und sagt, möge Allah dich dafür belohnen. Egal ob groß oder klein, vielleicht hat er nicht die Möglichkeit. Einer, der 2 Euro hat und nur 1 Euro ausgibt, das ist ein halbes Vermögen. Er ist bei Allah besser als der, der 100.000 hat, gibt aber nur 10 oder 20 oder 100 aus. Weil der hat sein halbes Vermögen gegeben. Der hat aber nur etwas gegeben, was er sowieso nicht die nächsten 5 Monate oder 1 Jahr brauchen wird. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسحرون منهم سحر الله منهم ولهم عذاب أليم. Und diejenigen, die sich die Gläubigen verspotten bei ihren guten Taten, bei Sadaqat, sie geben aus, haben aber nicht mehr. Sie sagen, schau dir an, sie geben ein paar Groschen her, das ist nichts wert. Sie versuchen ihre Nähe, sie versuchen in ihre Herzen zu schauen, subhanallah. Nur Allah weiß, was in den Herzen ist. Aber so sind die Munafikin. Sie wollen die Taten anderer zerstören. Warum? Weil nur dadurch wird man ihre guten Taten sehen. Aber das sind in Wirklichkeit, äußerlich sind das gute Taten. Aber Allah wird sie nicht akzeptieren. Weil sie machen das nur aus Augendienerei, damit die anderen Menschen über sie sagen, sie wären gut. La hawla wa la quwwata illa billah. Wir haben hier nur 10 Eigenschaften der Munafikin erwähnt. Aber wir werden inshallah ta'ala in den nächsten Tagen noch 60 Eigenschaften erwähnen. Heute inshallah ta'ala nach Maghrib wird es einen Vortrag geben. Und morgen nach Maghrib wird es einen Vortrag geben. Wir werden noch 60 Eigenschaften der Munafikin erwähnen. Möge Allah mich und euch und alle Mu'minin vor diesem Nifaq bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen unter uns, die Krankheiten im Herzen haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns heilen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den Nifaq aus unseren Herzen und aus unseren Taten entfernen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Liebe unter uns wachsen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns seine Gnade erweisen, indem wir uns lieben und indem wir niemanden fürchten außer ihn, der Barik wa ta'ala. Möge Allah mir verzeihen und euch und allen Muslimen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Waqim bisalam barakallahu. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله